sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im linken Medienspiegel im September beschäftigt uns die Frage, ob sich die 90er Jahre wiederholen mit der extremen Nazi-Gewalt, mit staatlich gewollten Pogromen, zig Morden und einer medialen Hetze und anschließenden Gesetzesverschärfung, Komplettabschottung und stark fallenden Flüchtlingszahlen und verstärkter Abschiebung und einer scheinbar abnehmenden Nazi-Gewalt, die dann in einen NSU-Staatspakt mündet. Ja, wie sieht das jetzt aus? Das wollen wir betrachten und haben uns hierzu einige Zeitungsartikel ausgesucht, die wir euch zu Gehör bringen. Und zwar wollen wir beginnen mit einem Artikel aus Analyse und Kritik. Der heißt Der schmale Grat der Hilfe, die neoliberale Vereinnahmung der Flüchtlingshilfe. Und dann wenden wir uns ja, dem Mittelmeer zu. Die Analyse und Kritik hat in ihrer letzten Ausgabe vom 18. August ein Schwerpunktthema auf 4 Seiten zur Todeszone Mittelmeer. Hier wollen wir einige sogenannte Fakten betrachten. Dann mit der September konkret wollen wir kommende Pakte der EU mit Folterstaaten betrachten, ehe wir uns kommenden drohenden Krieg gegen Flüchtlinge zu wenden, und abschließend wollen wir dann die geplanten Gesetzesverschärfungen der Großen Koalition betrachten. Beginnen mit unserem ersten Artikel. Dieser heißt Der schmale Grat der Hilfe, die neoliberale Vereinnahmung der Flüchtlingshilfe muss stärker in den Blick genommen werden, aus der Analyse und Kritik vom August. Die Lebensumstände geflüchteter Menschen und deren ordnungspolitische Bearbeitung durch die bundesdeutschen Amtsstuben sind schon lange ein Thema von Flüchtlingsinitiativen und antirassistischen Gruppen. Die politische Agenda, mit der die Unterstützung der Flüchtlinge ins Private abgewälzt wird und die damit verbundene neoliberale Vereinnahmung der Flüchtlingshilfe, erreichen derzeit allerdings ungeahnte Ausmaße. Innovative Ansätze von Privatwirtschaft, Kommunen und freien Trägern werden im Sinne einer Verbesserung der Willkommenskultur landauf, landab mit Auszeichnungen und Anerkennung der Politik überschüttet. Ein Blick auf 2 Beispiele solcher innovativer Ansätze aus Berlin und Süddeutschland zeigen Ambivalenzen und Problematiken der Unterstützungsstrukturen auf. Wir hoffen, dass das Zusammenleben in WGs unsere Kultur bereichert und wir merken, wie viele Vorteile das Zusammenleben birgt, heißt es im Imagefilm der Initiative Flüchtlinge willkommen. Die Initiative versucht, dem hiesigen Umgang mit Flüchtlingen etwas entgegenzusetzen, indem sie Zimmer in Wohngemeinschaften an Flüchtlinge in ganz Deutschland vermittelt. Damit wollen Sie der Praxis der Massenunterkünfte sowie der damit einhergehenden Stigmatisierung entgegenwirken und eine andere Willkommenskultur etablieren, wie auf Ihrer Homepage zu lesen ist. InitiatorInnen sind drei junge Menschen aus Berlin, die zum Teil die Proteste der Flüchtlinge am Oranienplatz in Berlin aktiv unterstützt haben. Zeitungen, Fernseh- und Radiosendungen feiern Projekte wie Flüchtlinge willkommen derzeit als Beweis, dass jeder im Kleinen etwas tun kann gegen die derzeitigen desaströsen Zustände. Der Bundespolitik kommt dieser Ansatz gerade recht. Seit vergangenem Jahr appelliert der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt vehement für einen Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik. Der Staat sei angesichts der Flüchtlingsströme sowohl finanziell als auch infrastrukturell überfordert. Nun müssten die Bürger ihrem Staat unter die Arme greifen, so Patzelt. Solange die Flüchtlinge nicht in ihre Heimat zurückkehren können und es keine anderweitigen Unterbringungsmöglichkeiten gibt, könnten diejenigen, die das wollen, kostenlos Wohnraum zur Verfügung stellen. Szenewechsel. Im kleinen Schwarzwaldstädtchen St. Georgen sind seit über 2 Jahren rund 70 AsylbewerberInnen untergebracht. Der Bürgermeister hat eine Idee, um die Irritation in der Bevölkerung entgegenzuwirken. Warum nicht in die Vereinsstrukturen integrieren und gemeinsam Ehrenamt machen? Das Prinzip, Sprachkurse und nettes Miteinander im Tausch gegen Arbeitskraft bei Sozialträgern und anderen Unternehmen der Region. Ein Zeitungsbericht im Südkurier über das daraus entstandene Projekt vom Juni 2015 lobt. 2,5 dicht bedruckte Seiten lang ist die Liste mit ehrenamtlichen Helfern, die den Flüchtlingen unter anderem Deutsch beibringen. Umgekehrt haben die Flüchtlinge seit 2013 satte 6.000 Stunden in der Stadt ehrenamtlich gearbeitet. Dazu zählt etwa der Verkauf von Essen in der Mensa des Bildungszentrums, ein Theater- und Kindergartenprojekt, gemeinnützige Arbeiten in der Grünanlagenpflege sowie diverse soziale Arbeiten. Für die geleistete Arbeit kann den Asylsuchenden aus asylrechtlichen Gründen maximal 1 € pro Stunde gezahlt werden. Die OrganisatorInnen sind dennoch stolz. Sie haben so eine Freude daran und man gibt ja auch zurück. Verbundenheit und freundschaftliche Beziehungen entstehen. Im Gespräch macht eine Mitarbeiterin deutlich, primär geht es nicht um die Erledigung von Arbeit, sondern um Kontakt und Miteinander. Es handele sich um eine Win-Win-Situation. Allerdings um eine, die einen schalen Beigeschmack hat. Denn eine andere Wahl haben die Geflüchteten dort praktisch nicht. Rechtlich ist ihnen der Weg versperrt, in einer selbstgewählten Tätigkeit mit ausreichender Entlohnung zu arbeiten. Zwar dürfen Asylsuchende seit November 2014 nach 3 Monaten Aufenthalt in Deutschland theoretisch einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Zunächst muss die zuständige Agentur für Arbeit prüfen, ob es nicht bevorrechtigte Arbeitnehmer für die Stelle gibt. Das sind alle anderen, Deutsche, EU-BürgerInnen und MigrantInnen mit Aufenthaltserlaubnis. Weitere Stolpersteine seitens der Behörden folgen, sodass an vielen Stellen in der Bundesrepublik Geflüchtete in prekären und illegalisierten Arbeitsverhältnissen oder, wie in St. Georgen, im Ehrenamt anzutreffen sind. Denkt man den gewünschten Paradigmenwechsel in beiden Projekten zu Ende, offenbaren sich die möglichen, verheerenden Folgen einer auf individuellem Mitleid beruhenden Flüchtlingspolitik für die Betroffenen. Bei Vorstößen wie dem von Patzelt geht es um weit mehr als um eine vorübergehende Hilfeleistung. Es handelt sich um den Versuch der zunehmenden Neoliberalisierung der Flüchtlingspolitik. Ohne Umschweife sollen die Behörden aus ihrer Verantwortung entlassen werden, angemessen für die Unterbringung und Versorgung von Hilfesuchenden zu sorgen. So argumentierte Patzelt, bei akuter menschlicher Not dürfen Menschen nicht auf staatliche Aktion verweisen. Dabei ist seit langem bekannt, dass sich Menschen zunehmend Krieg, Vertreibung und Not ausgesetzt sehen. Trotzdem wird suggeriert, der Staat sei plötzlich mit einem unerwarteten Problem konfrontiert. Die missliche Lage, in der sich momentan viele Geflüchtete in Deutschland wiederfinden, kommt aber nicht von ungefähr, sondern ist vielmehr Folge einer Politik, die nicht willens ist, ausreichend Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Stattdessen wird gefordert, einen staatlichen Verantwortungsbereich ins Private auszulagern. Die Folge: Im Sinne des Tafelprinzips könnten Rechtsansprüche gestrichen werden. Schutzsuchenden würde nichts anderes übrig bleiben, als auf die Milde von Privatmenschen zu hoffen. Der Journalist Christian Jakob brachte das Problem im antirassistischen Magazin Hinterland kürzlich auf den Punkt. Wer der Meinung ist, Flüchtlingspolitik könne mit dem heimischen Sofa gemacht werden, der denkt auch, es sei Sozialpolitik, wenn Obdachlose die Obdachlosenmagazine in der U-Bahn verkaufen. Trotz wohlmeinender und auch in der konkreten Situation notwendiger Hilfestellung offenbart sich in St. Georgen eine ähnliche Problematik. Sich hier als Flüchtling bewusst gegen die kleinstädtische Erwartungshaltung zu stellen, etwa um nicht ehrenamtlich zu arbeiten oder nicht genügend Dankbarkeit zu zeigen, kann im Ernstfall verstärkte Stigmatisierung oder Diskriminierung für den Einzelnen, aber auch gravierenden Folgen für die Unterbringung oder etwa Zugangschancen zu Bildungsmöglichkeiten nach sich ziehen. Ähnlich des Tafelprinzips fügt sich so eine Flüchtlingshilfe, die abmildert, ohne zu sozialpolitischen Veränderungen aufzurufen und die Grundleistungen de facto an Gegenleistungen koppelt, reibungslos in den neoliberalen Kreislauf ein. In beiden Projekten entzieht sich der Staat der Verantwortung, bessere Infrastrukturen und Möglichkeiten für Geflüchtete zu schaffen und gibt diese in die Hände ehrenamtlicher Privatpersonen. So gesehen helfen soziale Projekte und private UnterstützerInnen im Effekt staatlichen Institutionen in einer vermeintlichen Zwangslage, die Missstände auf die Schultern einzelner Engagierter auszulagern. Es wird auf die Solidarität und die Hilfsbereitschaft zahlloser Privatpersonen rekurriert, die die Not abfedern und deren Engagement regenbogenschillernd als staatlich wohlmeinend begleiteter Erfolg des gesellschaftlichen Miteinanders dargestellt wird. Doch was sollte Solidarität eigentlich bedeuten? Keineswegs jedenfalls staatliche Institutionen in einer Notlage unreflektiert behilflich zu sein. Vielmehr geht es um konkrete Unterstützung für Menschen, deren Lebensbedingungen aufgrund einer unnachgiebigen Flüchtlings- und Einwanderungspolitik miserabel sind. Die Massenunterkünfte sind überfüllt, befinden sich häufig weit weg von sozialer Infrastruktur. Auch die Berichte um Misshandlungen in Flüchtlingsunterkünften etwa durch das Sicherheitspersonal häufen sich. Ähnlich verhält es sich in der ehrenamtlichen Arbeit mit und für Geflüchtete, etwa in St. Georgen. Der Wille, etwas zu tun, ist zunächst einmal begrüßenswert und die Auseinandersetzung miteinander wichtige Grundlage für Solidarität und gegen rassistische Ausgrenzung. Auch für die Geflüchteten selbst ist ihr Engagement wichtig. Viele versprechen sich darüber eine längerfristige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und hoffen, dass dies auch in einer Ausbildung oder Arbeit mündet. So gesehen wird das Dilemma deutlich. Wenn etwa die Wohnverhältnisse in zentralen Unterbringungen aufgrund politischer Entscheidungen so erbärmlich sind, dass dort kaum ein menschenwürdiges Leben möglich ist, ist kurzfristige praktische Solidarität alternativlos. Zugleich beteiligt man sich aber durch die privaten Unterbringungen und die ehrenamtlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen womöglich an der langfristigen Etablierung einer neuen Flüchtlingspolitik. Der Missstand, der für die Situation ursächlich ist, wird somit noch verstärkt. Ein weiteres Problem, beide Projekte verweisen darauf, dass Austausch und damit erhoffter Abbau von Vorurteilen entscheidend gegen Diskriminierung wirkt. Das stimmt nur bedingt. Eine restriktive Einwanderungspolitik, die damit verbundene gewollte Stigmatisierung einzelner Flüchtlingsgruppen, die Einteilung in erwünschte Flüchtlinge und unerwünschte Flüchtlinge sind nicht Folge von Vorurteilen, sondern bedienen sich dieser. Weil es bei strukturellem Rassismus immer darum geht, den Zugang zu Ressourcen zu regulieren, müssen Hilfs- und Solidaritätsangebote vor dem Hintergrund ökonomischer Verhältnisse und politischer Machtstrukturen überprüft werden. Das Wissen über das Dilemma sollte nicht dazu führen, sich etwa kategorisch dagegen auszusprechen, Flüchtlinge zu Hause aufzunehmen oder in anderen Bereichen des Alltagslebens praktische Solidarität zu zeigen. Klar muss allerdings sein, die individuelle Tat löst die strukturellen Probleme nicht, die sich aus der restriktiven Flüchtlingspolitik und der Praxis der zentralen Unterbringung ergeben. Sicher, die Integration der Geflüchteten kann nicht staatlichen Institutionen überlassen werden, sondern ist vor allem eine gesellschaftliche Aufgabe. Dennoch, es sind staatliche Institutionen, welche die Ressourcen dafür zur Verfügung stellen müssen. Eine umfassende Lösung kann deshalb nur politisch erzwungen werden, wenn etwa individuelle Hilfe mit kollektiven Taten verbunden wird. Die aktuelle Flüchtlingsbewegung in Deutschland zeigt, wie politischer Widerstand aussehen kann. Solidarität von unten bedeutet, neben der kurzfristigen Unterstützung gemeinsam dafür zu kämpfen, dass sich langfristig die Frage nach der privaten Unterbringung von Schutzsuchenden und der Abfederung durch Ehrenamt nicht mehr stellt. bleiben bei der Analyse und Kritik. Diese hat ein vierseitiges Themenschwerpunkt namens Todeszone Mittelmeer. Und hier wird die Afrikanische Union betrachtet, wie sie ja die Abschottung mitträgt, durch neoliberale, neokoloniale Zwänge dazu gebracht wird, sie mitzutragen. Aber auch geht es um Menschenhandel und Menschenschmuggel. Und wir wollen euch einige kürzere Faktenkästchen auf diesen Seiten vorstellen. Und zwar sogenannte Fakten zu Urlaubsströmen, Migrationsrouten, Fähren, Handelsrouten. Flüchtlingsstrom, Sozialamt der Welt. 600.000 Menschen stellten 2014 Anträge auf Asyl in Ländern der Europäischen Union. 200.000 von ihnen in Deutschland. Etwa 1 Million könnten es 2015 werden. Deutschland rechnet für dieses Jahr mit 450.000 Asylanträgen. Zum Vergleich, die Türkei nahm 2014 allein 1,6 Millionen Flüchtlinge auf, Pakistan 1,5 Millionen, der Libanon 1,2 Millionen. Der Libanon hat 6 Millionen EinwohnerInnen. Iran nahm knapp 1 Million auf, Äthiopien 660.000, Jordanien 650.000. Im Fern statt Frontex 1. Fern über das Mittelmeer gibt es jede Menge Unternehmen wie Grimaldi Lines, Grandi, Navi, Veloci, Balearia oder SNCM steuern von Tunis aus die Häfen in Marseille, Palermo, Genua, Salerno oder Civitavecchia an. Sie fahren von Nador in Marokko nach Granada oder Almeria, von Tanga nach Algeciras, Barcelona, Livorno, von Algier nach Alicante oder Marseille. Einzelpersonen ohne Autos zahlen auch in der Hauptsaison oft nur wenige Dutzend bis 150 Euro. Überfahrten dauern je nach Strecke wenige Stunden bis einen Tag. Ein Deckplatz auf der Sois Balears von Tunis nach Palermo am 23. August zum Beispiel kostete 60,20 Euro. Fahrzeit 15 Stunden. Noch schneller ist man von den türkischen Häfen in Ayvalık, Keşme, Bodrum, in Lesbos, Chios, Samos, Kos oder Rhodos. Kosten 20 bis 60 Euro. Oder von Taşuku, Türkei, in Girne, Zypern, Kostenpunkt 41 Euro. Fähren statt Frontex 2. Warum kaufen Menschen, die nach Europa flüchten wollen, nicht einfach ein Fährticket, sondern investieren tausende Euro für einen Platz auf einem überfüllten Boot, das sie vielleicht niemals lebend ans Ziel bringt? Ganz einfach, weil die Fährunternehmen ihnen kein Ticket verkaufen. Dafür ist die EU-Richtlinie 2001/51/EG verantwortlich. Flug- oder Fährgesellschaften, die eine Person ohne gültiges Visum in die EU bringen, riskieren hohe Kosten. Hat die betreffende Person keinen Anspruch auf Asyl, müssen die Transportgesellschaften die Kosten für Rückfahrt, Unterkunft und Verwaltung bezahlen. Das deutsche Aufenthaltsrecht sieht zudem ein Zwangsgeld von 1.000 bis 5.000 Euro pro Person vor, die ohne Pass und Visum befördert wurde. Die Unternehmen haben angesichts finanzieller Risiken von mehreren tausend Euro pro Passagier ein großes Interesse, die Pässe und Visa ihrer KundInnen gründlich zu kontrollieren. Aber haben die EU-Staaten nicht die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet, die ausdrücklich besagt, dass kein Visum notwendig ist, um Asyl zu beantragen? Doch, haben sie. Und genau deshalb ist die Richtlinie 2001/51/EG so perfide. Sie hebelt die Flüchtlingskonvention aus, ohne dass die EU-Staaten offiziell gegen sie verstoßen. Denn ob ein Mensch Asyl erhält, kann erst nach Antragstellung entschieden werden. Dass ein Mensch überhaupt gefahrlos an den Ort gelangt, wo er oder sie Asyl beantragen könnte, verhindert diese Richtlinie. Handelsroute Mittelmeer. Das Mittelmeer zählt zu den dichtest befahrenen Meeren der Welt. Allein durch den Suezkanal werden 8% der weltweit gehandelten Waren transportiert. Immer öfter sind da auch Bilder von Fracht- und Containerschiffen zu sehen, die Flüchtlinge an Bord nehmen, und immer wieder ereignen sich Katastrophen bei diesen Einsätzen. Von Ende November 2014, nach Einstellung der italienischen Marineoperation Mare Nostrum, bis Ende April retteten Handelsschiffe laut Bundesregierung mindestens 19.000 Menschen. Im gesamten Jahr 2014 nahmen Handelsschiffe 42.000 Menschen im Mittelmeer an Bord, wie die italienische Küstenwache zählt. Das ist durchaus problematisch. Zum einen haben auch große Fracht- und Containerschiffe oft nur eine Crew von 20 Seeleuten, die für die Rettung von mehreren hundert Menschen weder geschult noch ausgerüstet sind. Zudem kommen beim Versuch, die hohen Schiffwände zu erklimmen, immer wieder Menschen zu Tode. Auch bei der Katastrophe am 18. April 2015, als 850 Menschen ertranken, war ein großes Frachtschiff involviert, die King Jacob. Überlebende erzählten, der Kapitän ihres Bootes sei mit der King Jacob kollidiert, woraufhin das kleine Schiff sank. Die Crew des Frachters warf denen, die aus dem sinkenden Boot entkommen konnten, Rettungswesten zu. Aber am Ende überlebten nur 27 die Kollision. Im April klagten zahlreiche europäische Reeder, ihre Schiffe seien überfordert und verlangten ein stärkeres Engagement der Regierung bei der Seenotrettung. Aber die Reedereien scheuen auch die Umwege und Extrakosten, die mit den Notfalleinsätzen verbunden sind. Nach der Rettung laufen die Handelsschiffe üblicherweise einen nahen Hafen, zum Beispiel Sizilien oder Malta, an. Die Webseite Migrant Report meldet nun, dass immer mehr Handelsschiffe im Meer ihr Ortungssystem ausschalten, um nicht zu Rettungseinsätzen gerufen zu werden. Schiffe über 300 Tonnen müssen diese Funksysteme immer angeschaltet haben, damit in Notfällen ihr Standort genau bestimmt bzw. sie zur Hilfe gerufen werden können. Gerade nahe Libyen ist der Betrieb des Systems ohnehin schwierig, da es im Land nur noch einen Signalverstärker gibt. 44% der Handelslinien im Mittelmeer schalten das Signal inzwischen aus, so Migrant Report. Während es für die meisten Menschen aus den nordafrikanischen bzw. subsaharischen Ländern äußerst schwierig ist, nach Europa zu reisen, erholen sich jedes Jahr Millionen Europäerinnen an den Stränden Ägyptens, Marokkos und Tunesiens. Und während Menschen auf der Flucht viel Geld bezahlen, um auf überfüllten, oft altersschwachen Booten die gefährliche Passage zu wagen, können Europäerinnen günstige Fähren für einen Wochenendtrip nach Marokko oder aufs türkische Festland buchen. Die Waren, die das Mittelmeer von West nach Ost und umgekehrt passieren, haben ohnehin keine Probleme. Sie hält niemand auf. Zwischen 2000 und 3000 Fracht- und Containerschiffe durchfahren das Mittelmeer jeden Tag. Zentrale Mittelmeerroute. Von Libyen, seltener Ägypten oder Tunesien, nach Italien bzw. Malta. Bis 6. August gut 98.000 Menschen. Hauptherkunftsländer? Syrien, Eritrea, Somalia und andere afrikanische Länder. Zahl der Todesopfer mehr als 2200. Wüstenromantik und buntes Leben und die vielleicht schönsten Ruinen Nordafrikas. Tunesien lockte 2014 knapp 8 Millionen Touristen, unter anderem 425.000 Deutsche, ebenso viele Briten, 720.000 Französinnen. Im Jahr 2013 besuchten 1.292 touristische Yachten tunesische Häfen, Tendenz steigend. Die zentrale Mittelmeerroute ist die tödlichste Strecke. Immer wieder kommt es zu Schiffsunglücken mit hunderten Todesopfern. Nach den Havarien im April, die mehr als 1.000 Menschen Leben forderten, kreuzt die EU-Grenzschutzagentur Frontex wieder näher an der libyschen Küste. Auch Ärzte ohne Grenzen, die MS Sea-Watch und andere private Rettungsinitiativen befahren die Gewässer zwischen Libyen und Sizilien auf der Suche nach Booten. Im Jahr 2014 kamen ca. 171.000 Menschen auf diesem Weg nach Italien. Im laufenden Jahr dürften es mehr als 200.000 werden. Bis zu 1 Million Menschen sollen in Libyen noch auf ihre Überfahrt warten, behaupten europäische PolitikerInnen. Westliche Mittelmeerroute. Von Marokko, selten Algerien, nach Spanien. Bis 4. August 1.617 Menschen, inklusive Kanarische Inseln. Außerdem ca. 3000 Menschen allein im ersten Quartal 2015 in die Exklaven Ceuta und Melilla. Hauptherkunftsländer: Kamerun, Algerien, Mali, Gambia, Nigeria. Zahl der Todesopfer: 23, inklusive Kanaren. Traumstrände, faszinierende Wüstenlandschaften, märchenhaftes Marrakesch. 10,2 Millionen BesucherInnen kamen 2014 nach Marokko. Unter anderem 600.000 Deutsche, 500.000 BritInnen, 1 Million SpanierInnen und mehr als 3 Millionen FranzösInnen. Die westliche Mittelmeerroute. Diese Route ist inzwischen eher schwach befahren. Wegen Grenzschutzabkommen zwischen Spanien bzw. der EU und Marokko geht die marokkanische Polizei äußerst hart gegen Migrantinnen vor. Außerdem hat Spanien Rückführungsabkommen mit wichtigen Herkunftsstaaten Senegal, Nigeria, Mauretanien geschlossen. 2014 kamen laut Frontex 7.800 Menschen illegal nach Spanien. Die meisten von ihnen überwanden die 7 Meter hohen Grenzzäune der spanischen Exklaven Ceuta und Melilla in Marokko. Und die östliche Mittelmeerroute. Die östliche Mittelmeerroute geht von der Türkei nach Griechenland. Bis 6. August kamen ca. 91.500 Menschen auf dem Seeweg. Hauptherkunftsländer: Syrien, Afghanistan, Pakistan, Irak, Somalia, Eritrea. Zahl der Todesopfer bis Anfang August: 61. Fast 40 Millionen Touristinnen besuchten 2014 die Türkei, 5,2 Millionen aus Deutschland, 2,2 Millionen aus Großbritannien. Ägypten, das Land der Pharaonen, das Urlaubsparadies am Roten Meer, begrüßte 2014 9 Millionen Besucherinnen, davon 1 Million Deutsche, 900.000 Britinnen und 144.000 Französinnen. Die östliche Mittelmeerroute ist weniger gefährlich als die zentrale Route. Außerdem kann die Dublin-Verordnung in Griechenland nicht angewandt werden. Das heißt, MigrantInnen dürfen nicht nach Griechenland zurückgeschickt werden, weil die Aufnahmebedingungen zu schlecht sind. Insgesamt wurden laut der EU-Grenzschutzagentur Frontex bis Ende Juli 130.500 MigrantInnen an den griechischen Außengrenzen aufgegriffen. Allein im Juli waren es knapp 50.000, fast so viele wie im gesamten Jahr 2014. Von Griechenland ziehen die meisten weiter über Mazedonien und Serbien oder über Bulgarien nach Ungarn. Mit der September-Ausgabe der Konkret wollen wir uns den kommenden Pakt der EU mit Folterstaaten wie Eritrea und Bürgerkriegsländern wie Südsudan zuwenden. Und der Artikel heißt Pakt mit Pak. Die EU kooperiert im sogenannten Khartoum-Prozess zum Zwecke der Flüchtlingsabwehr mit diktatorischen Regimen in Ostafrika. Deutschland treibt diese Entwicklung maßgeblich voran. Viel ist in der aktuellen deutschen und europäischen Debatte um Flüchtlingspolitik und Migration aus Bürgerkriegsländern auf offizieller Seite von einer Bekämpfung der Fluchtursachen die Rede. Das hört sich gut an und das passt zum Selbstbild einer den Menschenrechten verpflichteten Politik, die die Lebensbedingungen der Menschen in den Herkunftsländern verbessern will. Menschenrechtspolitik ist eine Querschnittsaufgabe, die in ihrer außenpolitischen Dimension die Förderung und den Schutz von Menschenrechten weltweit beinhaltet. Die Menschenrechte bilden den Kern einer werteorientierten und interessengeleiteten Außenpolitik, heißt es im 11. Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik vom Dezember 2014. Wie sich die Menschenrechtspolitik der EU und Deutschland in der Praxis hinsichtlich der Migration gestaltet, lässt sich am sogenannten Khartoum-Prozess beobachten. Die europäischen Außen- und Innenminister und die Vertreter ostafrikanischer Staaten, Südsudan, Sudan, Somalia, Eritrea und Äthiopien unterzeichneten Ende November eine Erklärung, die die Zusammenarbeit der EU mit diesen Staaten in Bezug auf die Flüchtlingsabwehr in eine institutionelle Form bringt. Geplant sind, so ein Bericht des ARD-Magazins Monitor vom Juli diesen Jahres, in dem aus unter Verschluss gehaltenen Papieren der EU zitiert wird, eine Reihe von Maßnahmen, die allein darauf ausgerichtet sind, die Migration aus dieser Krisenregion einzudämmen. Den Unterlagen zufolge wird eine enge Zusammenarbeit bei der Stärkung der Institutionen der Regierung in Eritrea angestrebt. Aus dem Land im Nordosten Afrikas sind im vergangenen Jahr rund 13.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, so viele wie aus keinem anderen afrikanischen Land. Und das hat Gründe. Eritrea wird diktatorisch regiert. Jeder Einwohner hat einen langjährigen Militärdienst zu absolvieren oder Zwangsarbeit zu leisten. In den Gefängnissen des Landes herrschen katastrophale Zustände. Folter ist an der Tagesordnung. Jede Opposition gegen die Regierung von Isaias Afewerki und seinen Einparteienstaatsapparat wird mit eiserner Hand verfolgt. Auf dem Index von Reporter ohne Grenzen belegt Eritrea seit Jahren den letzten Platz. Gewerkschaften gibt es ebenso wenig wie unabhängige einheimische Medien. Und die Regierung des Landes setzt alles daran, dass so wenig wie möglich über die wahren Zustände im erst seit 1993 unabhängigen Eritrea nach außen dringt. Ein ausgedehnter Sicherheits- und Geheimdienstapparat sorgt dafür, dass Interviews und Berichte der Opfer des Regimes im Land selbst kaum möglich sind. Auch mit dem Südsudan und dem Sudan plant die EU gemeinsame Projekte zur Flüchtlingsabwehr. Im islamistisch regierten Sudan, gegen dessen Präsident Omar al-Bashir ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vorliegt, soll ein regionales Trainingszentrum zur Migrationsabwehr entstehen. Im Südsudan wiederum herrscht ein Bürgerkrieg und brutaler Machtkampf zwischen verfeindeten Lagern der regierenden Sudan People's Liberation Movement, der bereits Zehntausende Menschen das Leben gekostet und 2 Millionen in die Flucht getrieben hat. Hier soll, geht es nach der EU und Deutschland, das Grenzmanagement verbessert werden. Neu ist die Zusammenarbeit der europäischen Staaten mit diktatorischen Regimen in Afrika nicht. Die EU und ihre Mitgliedstaaten können auf zahlreiche Abkommen und umfassende Kooperationen mit diktatorischen Regimen zurückblicken, darunter mit der Diktatur al-Gaddafis in Libyen oder dem damaligen Machthaber Tunesien Ben Ali, kommentiert Judith Kopp, Mitarbeiterin von Pro Asyl, gegenüber Konkret. Schwerste Menschenrechtsverletzungen gegen Schutzsuchende in diesen Ländern wurden von Europa in Kauf genommen, um die Externalisierung von Grenzkontrollen weiter voranzutreiben. Bis zum sogenannten arabischen Frühling im Jahr 2011, so Kopp, hatten die EU und ihre Mitgliedstaaten mithilfe der südlichen Mittelmeeranrainer den Fluchtweg über das zentrale Mittelmeer weitgehend blockiert. Die fatale Kooperation mit autoritären Regimen reicht von der Lieferung technischer Ausrüstung zur Grenzüberwachung über Abschiebeabkommen, die Finanzierung von Haftlagern für Migrantinnen und Migranten und Flüchtlinge bis hin zu gemeinsamen Patrouillen, um Flüchtlinge möglichst nah an den afrikanischen Küsten an der Weiterflucht zu hindern, erklärt sie. Mit den Khartoum-Abkommen und angesichts einer steigenden Migration nach Europa scheinen sich nun auch noch die letzten Skrupel bei den Verantwortlichen für die Flüchtlingspolitik in Luft aufzulösen. Es werden nicht nur, wie in der Vergangenheit, die Transitländer aufgerüstet, um die Weiterreise von Flüchtlingen nach Europa zu verhindern, sondern es wird auch die Zusammenarbeit mit eben jenen Staaten forciert, die für die Flucht ihrer Bürger verantwortlich sind. Der Kampf der EU-Minister gegen sogenannte Schleusernetzwerke, der im Mittelpunkt der Khartoum-Papiere steht, ist das Gegenteil einer Politik, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Fluchtursachen zu bekämpfen. Schließlich ist es die von der EU betriebene Abschottungspolitik, die die Menschen in die Arme von zum Teil kriminellen Fluchthelfern treibt. In Eritrea verlangen die Schlepper bis zu $10.000 für die Fluchthilfe über den Sinai und Israel oder den Sudan. Rund 6% der Eritreer haben ihr Land bereits verlassen. 2014 flohen nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR 360.000 Menschen vor Verfolgung, Zwangsrekrutierung und Sklavenarbeit. 37.000 Flüchtlinge kamen nach Europa. Bereits im Juni 2015 berichtete der britische Guardian über geheime Abkommen zwischen Eritrea und der EU. Geplant seien Geldzahlungen und die Aufhebung von Sanktionen gegen das Land, das im Gegenzug seine Grenzkontrollen verstärken soll. Auswanderer und Flüchtlinge werden von den Behörden in Eritrea als Verräter geächtet und landen meist in den Kerkern der Diktatur. Derweil nimmt auch dort, wo kein offener Krieg oder eine brutale Diktatur herrscht, die Zerstörung der Lebensgrundlagen durch die neokoloniale Handelspolitik der Europäischen Union weiter ihren Lauf. Lokale Fischer haben kein Auskommen mehr, weil internationale Fangflotten die Gewässer leerfischen. Auf den Märkten konkurrieren Billigimporte aus dem Norden mit einheimischen Erzeugnissen und schaden damit der afrikanischen Landwirtschaft. Subventionen machen landwirtschaftliche Produkte aus Europa konkurrenzlos billig. Computerschrott aus den Wohlstandsinseln Europas wird in riesigen Hallen abgelagert, auf denen Kinder und Jugendliche ihre Gesundheit bei der Suche nach verwertbaren Metallen aufs Spiel setzen. Schutzzölle und andere Importschranken werden den Ländern Afrikas durch Abkommen zur Liberalisierung des Handels, die Economic Partnership Agreements, EPAs, unmöglich gemacht. Am Beispiel Kenias zeigte sich Ende vergangenen Jahres, welche erpresserische Politik die EU gegenüber den Staaten praktiziert, die sich sträuben, die EPAs zu unterzeichnen. Nachdem Kenia im Oktober 2014 seine Unterschrift verweigert hatte, verhängte die EU zusätzliche Zölle auf wichtige kenianische Exportwaren, zum Beispiel auf Schnittblumen, Kaffee und Tee. Es dauerte nur wenige Wochen, bis die Regierung Kenias dem Druck der Europäer nachgab und das Abkommen unterzeichnete. Der Slogan »Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört«, der des Öfteren von Flüchtlingen und ihren Unterstützern bemüht wird, ist angesichts dieser Realität alles andere als weit hergeholt. Rohstoff- und Landhunger, unfaire neokoloniale Handelsbeziehungen sowie die Unterstützung von autoritären Machthabern haben die Märkte und sozialen Strukturen in vielen afrikanischen Ländern über Jahrzehnte ruiniert. Deshalb macht sich nun eine ganze Generation auf, um ein bisschen Wohlstand und Sicherheit im globalen Norden zu finden. Tausende bezahlen diesen Wunsch jedes Jahr mit ihrem Leben. Mit dem Khartoum-Prozess stellen die europäischen Länder und nicht zuletzt Deutschland unter Beweis, dass sie für die Durchsetzung ihrer Interessen bereit sind, über Leichen zu gehen. Menschenrechtsgruppen verlangen von der Bundesregierung, dass Deutschland seine Kumpanei mit diktatorischen Regimes in Afrika sofort einstellt. Anstatt treibende Kraft im Steering-Komitee des Khartoum-Prozesses die Abwehrpolitik vor Europas Grenzen voranzutreiben, fordert Judith Kopp, muss die Bundesregierung die Zusammenarbeit mit Verfolger- und Herkunftsstaaten wie Eritrea, Somalia und Sudan eine klare Absage erteilen. Es müsse endlich eine großzügige Flüchtlingsaufnahme in Europa beschlossen und gefahrenfreie und legale Wege für Schutzsuchende müssten geöffnet werden. Klar ist allerdings, dass sich für solche Forderungen eine Mehrheit in Deutschland nicht finden wird. Angesichts des zunehmenden Hasses und der Ablehnung, die Flüchtlingen hierzulande entgegenschlagen, weist sich die Bundesregierung im Einklang mit dem Volkswillen, der sich für die Kriege und Katastrophen in Afrika und anderswo nicht interessiert. Exemplarisch heißt es dazu in der Kommentarspalte von Monitor. Danke für den Beitrag. Seit langem ist es der erste, der mich bezüglich des Themas Flüchtlinge etwas beruhigt hat. Scheinbar unternehmen unsere Politiker doch etwas im Hintergrund, um uns vor einer ungebremsten Einwanderungswelle aus Afrika zu schützen. Nachrichten zur deutschen Außenpolitik wollen wir uns dem kommenden Krieg gegen Flüchtlinge zuwenden. Der Artikel ist vom 7. September. Wie deutsche Medien berichten, arbeiten Auswärtiges Amt und Bundesverteidigungsministerium an einer parlamentarischen Beschlussvorlage, mit der die deutsche Kriegsmarine zu bewaffneten Aktionen gegen Fluchthelfer im Mittelmeerraum ermächtigt werden soll. Ziel dieser zweiten Phase der EU-Militäroperation EUNAVFOR MED sei es, vor der libyschen Küste die Boote von Schleppern zu suchen, aufzubringen und zu beschlagnahmen, erklärt die Bundeswehr. Vorgesehen ist der Truppe zufolge darüber hinaus eine dritte Phase, in der alle notwendigen Maßnahmen gegen Boote und Einrichtungen ergriffen werden, die von Schleppern genutzt werden. Das beinhaltet ihre Beseitigung oder Zerstörung, auch auf fremdem Territorium. Dabei rechnen die deutschen Streitkräfte offenbar mit Kampfhandlungen. Wenn wir in Zukunft die Schleuser festnehmen wollen, müssen wir uns auf alles vorbereiten, sagt ein Bundeswehroffizier einem deutschen Nachrichtenportal. Das deutsche Vorgehen, das auf eine weitere militärische Eskalation des Kampfes gegen Fluchthelfer im Mittelmeerraum zielt, ist eng mit der Außenbeauftragten der Europäischen Union, Federica Mogherini, abgestimmt. Im Anschluss an das am vergangenen Donnerstag zu Ende gegangene Treffen der EU-Verteidigungsminister ließ Mogherini verlauten, sie sehe unter den an EUNAVFOR MED beteiligten Staaten einen breiten Konsens zur Notwendigkeit, Phase 2 zu starten. Ähnlich hatte sich zuvor Mogherinis Sprecherin Catherine Ray geäußert. Ray erklärte, der Befehlshaber von EUNAVFOR MED, der italienische Konteradmiral Enrico Credendino, habe empfohlen, zur zweiten Phase der Operation überzugehen und werde darin von der EU-Außenbeauftragten unterstützt. Entsprechende Statements gaben am vergangenen Samstag die Außenminister der EU-Staaten bei einem Treffen in Luxemburg ab. Demnach sollen demnächst 8 Kriegsschiffe im Mittelmeer eingesetzt werden, 4 davon unweit der libyschen Seegrenze. Für den 16. September ist eine Truppenstellerkonferenz angekündigt. Für eine Auswertung und Radikalisierung von EUNAVFOR MED setzt sich auch der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten im Europäischen Parlament, der deutsche Manfred Weber, CSU, ein. Unter Anspielung auf die zurzeit laufende erste Phase der Militäroperation, die das Ausforschen sogenannter Schleusernetzwerke vorsieht, erklärte Weber, die EU dürfe sich im Mittelmeer nicht zu Tode beobachten, sondern müsse endlich aktiv werden. Wir müssen gegen diese mafiösen Schlepperbanden mit aller Härte vorgehen, und das heißt auch mit militärischen Mitteln. Analog hatte sich bereits im Mai der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Thomas Oppermann, geäußert. Ich unterstütze die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini in ihrem Bemühen um ein robustes Mandat zur Bekämpfung von Schlepperbooten, sagte er der deutschen Presse. Für Gewaltmaßnahmen gegen Fluchthelfer sprach sich zudem der Vorsitzende des Parlamentarischen Innenausschusses, Wolfgang Bosbach, CDU, aus. Mit Resolutionen und Appellen lassen sich die kriminellen Banden nicht bekämpfen. Laut der Bundesregierung gehört Deutschland zu den größten Truppenstellern bei EUNAVFOR MED, wie es in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion heißt. Demnach hat die deutsche Kriegsmarine nicht nur die Fregatte Schleswig-Holstein und den Tender Werra ins Mittelmeer entsandt, sondern besetzt auch 4 Dienstposten im operativen Hauptquartier in Rom und ist mit einem weiteren Soldaten im taktischen Einsatzhauptquartier auf dem italienischen Flugzeugträger Caiva vertreten. Die Aufgabe der Truppe besteht der deutschen Regierung zufolge in der Überwachung und Beobachtung der Schleuseraktivitäten auf hoher See mit dem Ziel, Informationen über kriminelle Netzwerke zu erheben. Dazu würden nicht zuletzt die von deutschen Kriegsschiffen an Bord genommenen Flüchtlinge durch Angehörige der Feldnachrichtentruppe über Aufenthaltsorte und Transitwege befragt, heißt es. In die Verhöre auf vermeintlich freiwilliger Basis sei auch der für Auslandsspionage zuständige Bundesnachrichtendienst BND involviert, der zu diesem Zweck eigens ein Unterstützungselement militärisches Nachrichtenwesen eingerichtet habe, erklärt die Bundesregierung. Ihren Angaben zufolge werden die von den Flüchtlingen ermittelten Daten in ein nationales elektronisches Führungs- und Informationssystem eingespeist, zu dem ausschließlich ausgewähltes Personal Zugang hat. Weitere Auskünfte über geheimdienstliche Aktivitäten im Rahmen von EUNAVFOR MED wollte die deutsche Regierung nicht geben, mit Verweis auf das Staatswohl. Einräumen musste die Bundesregierung indes, dass die deutsche Kriegsmarine bereits Flüchtlingsboote zerstört hat. Seit Beginn der Operation EUNAVFOR MED wurde ein unbemannt treibendes, mutmaßlich durch Migranten genutztes Holzboot sowie 2 weitere Schlauchboote nach der Aufnahme von Schiffbrüchigen durch ein deutsches Schiff versenkt. Gegenüber der deutschen Presse rechtfertigte der für die Öffentlichkeitsarbeit der Truppe zuständige Fregattenkapitän Alexander Gottschalk das illegale Vorgehen. Wir müssen die Boote zerstören, weil sie auf dem offenen Meer ein Schifffahrtshindernis für andere Boote darstellen. Zum anderen könnte es sein, dass wir ein leeres Boot aus der Luft irrtümlich als ein in Seenot befindliches Boot wahrnehmen und hinfahren, um es zu retten. Daher lassen wir die Luft aus den Schlauchbooten und zünden sie an. Die selteneren Holzboote versenken wir auch. Der Kommandeur des deutschen Einsatzkontingents der EUNAVFOR MED, Fregattenkapitän Mark Metzger, dürfte mit Zerstörungsmaßnahmen dieser Art bestens vertraut sein. Er war sowohl an Antiterroroperationen als auch am Kampf gegen Piraten vor der Küste Somalias beteiligt. Die Ernennung Metzgers folgt den Vorgaben des EU-Militärkomitees, das bereits frühzeitig die Aktivierung von Soldaten empfahl, die zuvor bei der EU-Operation Atalanta zur Bekämpfung von Piraten am Horn von Afrika eingesetzt waren. Entscheidend für den Erfolg von Euna Formet sei es, die Lehren aus Atalanta zu ziehen, hieß es. Gefordert wurde zudem eine Informationsstrategie, die nicht die Rettung von Flüchtlingen aus Seenot, sondern den Kampf gegen Menschenschmuggler in den Vordergrund rückt. Die Strategie scheint Erfolg zu haben. In der medialen Berichterstattung über die Flüchtlinge, nicht nur im Mittelmeer, ist zunehmend vom Kampf gegen Menschenhändler die Rede. Abschließend eine Pressemitteilung von Pro Asyl. Abwehr statt Aufnahme. Große Koalition beschließt Maßnahmenpaket gegen Flüchtlinge. Die Bundesregierung hat sich am Sonntag im Koalitionsausschuss auf ein Maßnahmenpaket zur Asylpolitik geeinigt. Unter der Überschrift Fehlanreize beseitigen werden dort mehrere Maßnahmen der Abschreckungspolitik der 90er Jahre reaktiviert. Am Samstag hatte die Bundesregierung noch mit einer großzügigen Geste mehrere tausend am Budapester Hauptbahnhof festsitzenden Flüchtlingen die Einreise nach Deutschland erlaubt. Doch schon am Sonntag präsentierte die Große Koalition einen Beschluss, der unter anderem zahlreiche restriktive Maßnahmen enthält. Abschreckungspolitik wie in den 90er Jahren. Um angebliche Fehlanreize zu vermeiden, sollen Asylsuchende künftig nicht mehr 3, sondern 6 Monate lang in den Erstaufnahmelagern verbleiben müssen. Die Maßnahme wird flankiert vom Beschluss, den in Erstaufnahmelagern zusammengepfercht Menschen künftig wieder der Residenzpflicht zu unterwerfen, die ihnen verbietet, sich frei im Bundesgebiet zu bewegen. Dazu sollen die Betroffenen künftig wieder mit Sachleistungen abgespeist werden, nach dem Motto, gegessen wird, was vom Amt kommt. Damit werden mehrere Instrumente der Abschreckungs- und Ausgrenzungspolitik der 90er Jahre reaktiviert, die erst in den letzten Jahren Schritt für Schritt liberalisiert worden waren. Die 6-monatige Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen wird die ohnehin katastrophale Unterbringungssituation weiter verschärfen. Die doppelte oder dreifache Belegung bestehender Einrichtungen wird unerträgliche Lebensumstände für tausende Menschen schaffen, Konflikte innerhalb der Einrichtungen befeuern und die Betroffenen ausgrenzen und stigmatisieren. Das Versprechen der Bundesregierung, die Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen von ca. 45.000 auf 150.000 aufzustocken, wird kurzfristig nicht zu realisieren sein. Ausgrenzung, Diskriminierung, Stigmatisierung. Die geplante Ausgabe von Sachleistungen statt Bargeld ist verfassungswidrig und soll, entgegen der öffentlichen Wahrnehmung, Flüchtlinge aus sämtlichen Herkunftsländern betreffen. Der Barbetrag ist aber keine freiwillige Zusatzleistung, sondern dient dazu, das verfassungsrechtlich garantierte soziokulturelle Existenzminimum, also ein Minimum an Teilhabe, im gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Flüchtlingen zu unterstellen, wegen der geringen Bargeldleistung, 143 Euro für Alleinreisende, nach Deutschland einzureisen, ist nicht nur ein Hohn für alle jene Menschen, die vor rassistischer Diskriminierung, Krieg und Verfolgung fliehen. Dieser Populismus befeuert eine Neiddebatte, die den Nährboden für eine weitere Zunahme der rassistischen Hetze und Gewalt gegen Flüchtlinge schafft. All dies ist ein fatales Signal angesichts der nicht abebbenden Welle rassistischer Gewalt gegen Flüchtlinge. Auch in der letzten Nacht wurden wieder Flüchtlingsheime angezündet. Beim mutmaßlichen Brandanschlag in Baden-Württemberg werden mehrere Menschen verletzt. Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger wird konterkarikiert. Ein fatales Signal sind die Beschlüsse auch angesichts der Tatsache, dass in den letzten Tagen in Deutschland tausende Menschen Flüchtlinge an den Bahnhöfen und anderen Orten mit spontanen Hilfsaktionen begrüßten. Die Welle der Hilfsbereitschaft gegenüber Schutzsuchenden wird zwar von der Bundesregierung in höchsten Tönen gelobt, doch de facto wird das Engagement der Zivilgesellschaft durch das diskriminierende und ausgrenzende Maßnahmenpaket der Bundesregierung deutlich konterkarikiert. Den Flüchtlingen, die hoffnungsvoll mit Merkel-Postern oder Deutschlandfahnen aus Ungarn nach Deutschland einreisten und hier an den Bahnhöfen von Bürgerinnen und Bürgern mit Hilfsgütern und Applaus empfangen wurden, droht, dass sie schon bald über längere Zeit in zermürbenden, überfüllten Lagern festgesetzt werden, ausgegrenzt, entrechtet und stigmatisiert. Die Solidarität mit Flüchtlingen wird sich daher nicht länger auf Kleiderspenden und Willkommensgesten beschränken können, sondern sich dringend gegen die aktuellen Pläne der Bundesregierung richten müssen, um CDU, CSU und SPD zu verdeutlichen, dass die 90er Jahre definitiv vorbei sind. Das war der linke Medienspiegel im September und tschüss.